Theater, du, der kunstgeweihte Tempel, raubst viel Geschöpfen Herzensruh. Ich bin so ein Exempel. Als Köchin, da lebte ich ungetrübt, da konnte ich lachen und scherzen. Die Herren waren alle in mich verliebt und sonst hatte ich keine Schmerzen. Nur eins hat manchmal mich gequält. Sehnsucht, Sehnsucht nach der Theaterwelt. Sehnsucht, Sehnsucht nach der Theaterwelt. Ich tat den Schritt, doch welch Gewinn? Man zahlte keine Gage. Auch blühte meinem Liebessinn manch kränkende Blamage. Ja, Liebhaber und Helden, die waren mir hold. Es sagte an jeder, ich schwöre dir Treue und Treue sogar wie Gold. Doch's Gold ist nur Chimäre, so hat in Liebe und in Geld getäuscht, getäuscht mich die Theaterwelt. Getäuscht, getäuscht mich die Theaterwelt.